Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 12, 2014. Titel habe ich noch gar nicht von für diesen Podcast heute, aber wird mir schon noch was einfallen, denn die Themen sind mal wieder, ja, diskussionswürdig. Schade, dass hier nur kein Diskussionspartner vorhanden ist, weil die trauen sich ja alle nicht, ne? Aber ich fange wie immer mal ganz locker an, ja. Extra Drinks gibt's jetzt für Google Glass Nutzer in San Francisco. Ich habe vielleicht ja die Schlagzeilen mal oder schon gehört, ja, in verschiedenen Nachrichten, Medien, dass es Probleme gab für Leute in San Francisco, die in zum Beispiel einer Bar gehen. Jetzt ist natürlich Frage, geht man dorthin mit so einem Glas oder nicht, also Google Glass oder nicht, ja. Auf jeden Fall gab es da eben unschöne Erlebnisse für diese Leute und einige Bars und Pubs eben, die verbieten dort die Nutzung von Google Glass. Aber es gibt auch jetzt einige Bars in San Francisco, die erlauben ausdrücklich die Nutzung oder das Tragen von Google Glass, ja. Und in einer Bar gibt's sogar extra Drinks, wenn man Google Glass Nutzer ist. Ganz klar, so kann man natürlich auch seine Gästeschicht, ja, kontrollieren, ja. Das heißt, dort werden dann wahrscheinlich mehr Geeks und, sagen wir mal, intelligentere Leute sein. Und die Schläger, die halten sich dort vielleicht eher ein bisschen fern, weil die wissen, oh, wenn die da alle Google Glass tragen, ja toll, gegen einen kann ich mich vielleicht noch wehren, aber die 10 anderen Videoaufnahmen, die dann von mir gemacht werden, wenn ich einem den Drink in den Hals kloppe, die werden mich dann früher oder später in Knast bringen. Also, finde ich gar nicht so schlecht, ja. Klar, ich denke, es ist richtig, dass es solche Beschränkungen gibt, aber ich denke auch, dass es korrekt ist, dass es Gaststätten gibt, wo es ausdrücklich erlaubt ist, ja. Wir haben das ja auch schon eigentlich über Umwege mit den heutigen Smartphones bei einigen, vor allem älteren Restaurants, ja, die haben das noch nicht ganz so verstanden oder wollen einfach nicht, dass eben dort Kundschaft ist, die am Tisch sitzt mit dem Handy oder mit dem Laptop sogar, ja, oder mit dem Tablet. Die wollen das nicht haben. Und andere Gastronomiebereiche, beispielsweise wie Starbucks, die werben offen mit Free WLAN. Ja, man muss ja auch das Free WLAN mit irgendwas nutzen können, ja. Das heißt, dort ist es über Umwege sogar, ja, wird herausgehoben, hier kannst du hingehen mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop und darfst das hier auch benutzen. Ja, wunderbar. Also, so, das muss es geben, ganz klar. Und ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Find's aber lustig, dass es jetzt die erste Google Glass Bar gibt, bei dem es einen Drink extra gibt. Ja, wenn man dort mit seinem Google Glass aufschlägt. Gmail-Verschlüsselung ging auch groß durch die Presse. Meiner Meinung nach ändert sich dadurch eigentlich recht wenig. Hintergrund ist der, dass jetzt Gmail nur noch mit HTTPS zu nutzen ist. Etwas, was bei mir von Anfang an eigentlich immer genutzt wurde. Ich würde mich niemals irgendwo einloggen mit meinen Daten, wenn dieser Zugang nicht mit HTTPS geschützt wird. Das heißt, der SSL verschlüsselt ist. Das ist das Minimum an Sicherheit. Das Minimum, dass man eben nehmen muss. Ansonsten kann auch, zum Beispiel, wenn man sich über Wi-Fi verbindet, gerade über öffentliche Hotspots, wie zum Beispiel eben jetzt das Free Wi-Fi in solchen Kaffeebars, ja, da kann jeder das Passwort mitlesen und hat es dann entschlüsselt. Also es ist unmöglich. Wer das tut, der lässt auch die Autotür offen stehen und geht mal kurz eine Runde pennen, ja, und lässt das Auto offen mit eingesteckten Zündschlüsseln. So geht das nicht. Ne? Also das sollte der gesunde Menschenverstand eigentlich vorschreiben, dass man nicht über unsichere Verbindungen da seine Mails checkt. Aber ansonsten ist ja nicht viel passiert. Die Kommunikation zwischen den Rechenzentren, ja, die wird jetzt auch, ist jetzt auch verschlüsselt oder wird verschlüsselt. Damit ist ein weiteres Sicherheitsloch gestopft. Dennoch hat das nicht viel Bedeutung. Ja, dass es vorher unverschlüsselt war, die Serverkommunikation, die Google-Serverkommunikation untereinander, ist natürlich fahrlässig und ein unglaubliches Ding. Das muss man Google sogar vorwerfen. Ja. Aber dass die jetzt hier irgendwie die NSA-Spionage durch die US-Regierung verhindert, ist vollkommen utopisch. Es gibt auch gesetzliche Vorgaben. Ich habe das ja schon öfters mal erwähnt. Das nützt also überhaupt nichts. Google muss die Daten entschlüsseln, wenn die NSA anfragt. Das tun sie auch und das müssen sie auch tun. Ansonsten würde Google genau wie LavaBit ein schlimmes Schicksal ereignen, rechtlich. Und das ist einfach Realität. Die NSA-Spionage gegen die Nutzer, ja, darf man deswegen auch nicht aus den Augen verlieren, unabhängig, ob das jetzt Google oder Facebook oder andere Firmen sind, ja. Das ist sehr, sehr schwierig momentan, ja, durch die politische Lage im Moment tritt das ziemlich in den Hintergrund. Die Sicherheitskonferenz am 17.3. Hat da, beziehungsweise die soll, ja, am 3. Juni soll da einiges zur Sprache kommen, aber ehrlich gesagt, das wird vermutlich auf Sparflamme laufen dort. Ja. Dennoch ist die Gefahr durch das Abhören allgegenwärtig und das darf man nicht eben jetzt vergessen, dass die noch vorhanden ist. Und meiner Meinung nach ist da eben die NSA ganz klar über das Maß hinausgegangen, was man noch mit dem Re Menschenrecht vertreten kann. Ja, da haben also sich auch einige dazu auch so geäußert. Einige Organisationen, die das Menschenrecht, ja, sagen wir mal, versuchen zu schützen, ja. Und da ist die NSA und die USA und auch GCHQ von den Briten nicht gerade gut weggekommen. Ich habe ja auch schon letzte Woche darüber auch berichtet. Also während natürlich die privaten Daten geschützt werden sollten, ja, und wo ich finde, hat auch, wo auch die NSA keine Berechtigung hat, diese Daten grundlos da auszuspionieren. Da kann man zurückschlagen, übrigens auch selbst, ja, mit Verschlüsselung, und es wird auch an einem selbst hängen bleiben. Unsere Regierungen sind zu US-abhängig und westlich verseucht, dass eben hier ernsthaft erwartet werden kann, dass politische Maßnahmen, wirtschaftliche Maßnahmen gegen die NSA-Überwachung hier eingesetzt werden. Deswegen müssen sich die Nutzer eben selbst schützen durch Verschlüsselung. Ja, starke Verschlüsselung, PGP, GPG beispielsweise oder andere Verschlüsselungsmethoden. Eigentlich sollte man nichts mehr auch auf seiner Platte daheim ablegen, das nicht verschlüsselt ist. Andere Informationen hingegen, die sollen öffentlich sein. Ja, wer also twittert, ja, gerade im politischen Bereich oder auch seinen Blog hat, der muss natürlich schauen, dass seine Daten nicht gesperrt werden, nicht verschwinden auf einmal. Ja, das ist schon lustig, während die normalen Bürger doch auf ihre Privatsphäre achten sollten. Ja. Sie ist gerade für dieses Problem der, sag ich mal, freien politischen Meinungsäußerung wiederum zu achten darauf, dass diese Meinung nicht zensiert wird, nicht gesperrt wird, nicht verschwindet, ja, denn dann wird sie nicht gehört. Und das will man ja. Diese Daten, die müssen raus, die müssen dort wie ein Fels in der Brandung stehen, damit andere Menschen diese Informationen auch lesen können. Und die Türkei, Erdogan, der sperrt kurzerhand mal Twitter und das auch noch kurz vor den Wahlen, ja, weil dort angeblich Verleumdungen zu lesen sind über ihn wegen so einer Spendenaffäre. Ziemlich dumm, meiner Meinung nach, ja, Erdogan hier, denn eigentlich ist seine Partei, das muss man leider sagen, also war nie in Gefahr bei den Wahlen. Ja. Da ist also, da müsste es schon eine ziemliche Katastrophe geben, dass hier diese Partei und Erdogan nicht mehr gewählt werden würde. Das kann man durchaus so realistisch sagen, leider. Aber das hier, das hat für extremen negativen, für einen extrem negativen Schub in dem eigenen Land, in der Türkei, also gesorgt, und das wird sehr, sehr viele Stimmen gegeben haben. Ja, jeder, der hier auf technische Freiheit, auf Meinungsäußerung und so weiter Wert legt, wird jetzt mal noch kurz die Augenbrauen hochziehen. Also das war ein ziemlich dummer Schritt. Ja. Mittlerweile ist es auch noch eine Stufe weiter eskaliert. Die Benutzer haben sich geholfen, indem man über einen Google Proxy-Server, einen Google DNS-Server ging, ja, um eben die twitter.com aufzulösen. Dieser berühmte 8.8.8.8, ja, und Secondary DNS 8.8.4.4. Aber da wurde jetzt auch ein Riegel davor geschoben, so dass eben es auch nicht mehr über diese DNS-Server geht. Ziemlich schäbig, muss ich sagen. Und ich darf nochmal darauf hinweisen, dass die Türkei ebenfalls zum Westen gezählt wird und als NATO-Mitglied auch hier durchaus eben auf der, ja, Seite steht, die sich jetzt geradezu brüskiert über das Vorgehen auf der Krim. Ja. So zwiegespalten ist man also im Westen eigentlich. Es ist da aber schon die Frage, ja, inwiefern dann, wenn man das so sieht, was jetzt in der Türkei passiert, eigentlich einem fortschrittlichen Land, ja, muss man ja sagen. Und wenn man das sieht, was da jetzt passiert, dann stellt sich doch die Frage, sind eigentlich EU und USA kritische Blocks in Krisenzeiten bei uns im Westen eben sicher? Diese Frage, die habe ich mir auch letzte Woche gestellt und ich bin mir mit der Antwort nicht ganz so sicher. Ja. Fairerweise muss man dazu sagen, dass seit 2001 in den USA auch kritische Blocks, ja, die eben zum Beispiel die völkerrechtswidrigen Angriffskriege gegen Afghanistan und Irak eben verurteilten, ja, dass diese auch nicht jetzt im großen Stil gesperrt wurden. Ja. Und auch die kritischen Blogs zu den Anschlägen von 2001 ist meiner Meinung nach allerdings schon ziemlich weit hergeholt ist. Aber auch da wurden meines Wissens nach keine oder nur extrem wenige Sperrungen verfügt. Das liegt eben daran, dass doch noch die Meinungsfreiheit in den USA ziemlich groß geschrieben wird, leider aber nicht mehr der Respekt dieser Meinung. Ja, das ist man darf ruhig sagen, was man will, aber die Meinungen, die prallen ab. Ja, und werden auch, wenn nötig, diskreditiert. Allerdings werden die Meinungen eben nicht unterdrückt. Das muss man fairerweise sagen. Bis jetzt. Nur hinsichtlich dem ganzen Ding, wie sieht das aus in der EU, ja, mit EU-Diensten oder wenn zum Beispiel der Schreiberling in der EU sitzt und auf einem amerikanischen Server zugreift, eben zum Beispiel auf Google Blogs etc., wie sicher sind da die Blogs, wenn sich so eine Krise zuspitzt, im schlimmsten Fall sogar der Kriegsfall eintritt, was passiert dann? Ja. Im Prinzip, wie gesagt, in den USA muss man sagen, im Prinzip waren das ja Kriegsfälle und trotzdem hat man eben die negativen Meinungen eben nicht versucht zu zensieren oder versucht eben zu verhindern. Blogs wurden eben nicht gesperrt. Anders allerdings wurde da reagiert auf Veröffentlichungen, zum Beispiel Snowden oder WikiLeaks. Da wurde zumindest das US-Militär eben gesperrt und es wurde den Soldaten verboten, solche Seiten aufzurufen. Ja. Aber dennoch würde ich sagen, ist mal einigermaßen sicher. Wie sieht das in den USA aus? Ja, kritische Blogs. Ich meine, die Antwort ist nicht ganz leicht. Es wird sich erst zeigen. Ich hoffe allerdings, dass sich das nicht so weit ausdehnt, dass man das auch tatsächlich dann letztendlich beurteilen kann. Die Kriegsrhetorik, die da ja geschürt wird durch sowas wie von der Leyen, ja, ist einfach nur schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen, und erschreckend. Ja, hier hat man wirklich die Meinung, so, das habe ich auch fand ich per Kommentar auf Telopolis, ja. Da muss ich sagen, entspricht genau dem, was ich auch so denke. Da könnte man meinen, hat jemand geschrieben, dass die ganzen kalten Krieger hier jetzt wieder hervorkommen, die so nach der Sowjetunion, nach dem Ende der Sowjetunion ja so schnell verschwunden sind, dass die jetzt langsam wieder rausgekrochen kommen und die alten Sprüche, die waren scheinbar nur eingefroren und werden jetzt passend gerade wieder aufgetaut und unreflektiert einfach so wieder rausposaunt, auch von der Presse. Und das gibt einem dann doch zu denken. Zu denken, eventuell sich von Produkten von amerikanischen kommerziellen Firmen abhängig zu machen, ja, nicht mehr abhängig zu machen. Da gibt es ja auf dem mobilen Markt, im Tablet-Markt eigentlich keine Möglichkeit. Ja, jedenfalls nicht groß bei uns. Es gibt zwar einige alternative Systeme aus China, ja, das MIUI beispielsweise ist ein Android-Derivat, aber eben auch wieder basierend auf Android und so weiter und so weiter. Nur es gibt eventuell was, was für die Leute, die sehr, sehr skeptisch da sind, bald, jedenfalls noch dieses Jahr, auf das Radar kommt, und zwar Ubuntu, das Ubuntu OS auf Telefone und Tablets. Noch in diesem Jahr soll das Ganze auf den Markt kommen. Und da wird natürlich sehr viel erwartet dafür oder darüber. Und mit der Fertigstellung von Ubuntu 14.04 im April soll dann eben auch die Spezifikation letztendlich stehen für die Ubuntu Tablets. Und da wäre das also sehr, sehr interessant. Gerade auf Tablets finde ich dieses Ubuntu Mobile doch sehr, sehr interessant. Ich hoffe dann, dass eben auch hier das vernünftig umgesetzt wird. Ja, es gibt da schon Konvertierungen auf zum Beispiel das Nexus 7 Tablet von dem Ubuntu OS, aber das sollte dann doch eben ja, speziell dedizierte Tablets und Smartphones eben da auf den Markt kommen. Wird passieren, sehr gut. Ansonsten kann man vielleicht mal gucken, Geräte von Huawei, ja, die sollten vielleicht sehr interessant sein, denn muss ja schon was dabei sein, wenn die USA hier gegen Huawei so schießt. Vielleicht haben die eben keine Spy-Software der USA drin, ja, und kommt deswegen in Gnade. Ich werde darüber auch noch was im Uncast sagen dazu. Auch da kann man da vielleicht mal einen Blick riskieren. Gibt sehr gute Geräte von Huawei. Um hier bei der Open-Source-Szene Ubuntu und Mozilla mal zu bleiben, da habe ich heute eine schöne Ankündigung gelesen, und zwar soll zusammen mit Unity die 3D-Spiele-Engine für Browser, die sollen nativ eingebaut werden in den Mozilla-Browser, also in Firefox, und das ist doch dann sehr, sehr schön, denke ich mal. Man kann mit dieser Unity-Maschine ziemlich viel anfangen. Das heißt also, dass man darüber sogar 3D-Shooter und ähnlich aufwendige Spiele über den Browser spielen kann. Ja, Epic Games hat da auch seine Unreal Engine für den Firefox übrigens portiert und damit eben auch deutlich gemacht, dass es durchaus möglich ist, sehr aufwendige Spiele auf dem Browser zu nutzen. Und das wäre ein ziemlicher Fortschritt, finde ich, für den Browser und auch möglicherweise eine große Konkurrenz zu anderen Browsern, ja, zu anderen Herstellern. Man könnte das auf jeden Fall als positiv sehen. Interessant wird sein, inwieweit dann das auch auf den Linux-Browsern von Firefox laufen wird. Bisher gibt es meines Wissens nach kein offizielles Unity-Plugin für die Linux-Browser, wenn ich das richtig weiß. Aber die Unity Engine gibt es auf Linux, das steht fest, denn es gibt auch etliche Unity-Spiele, zum Beispiel über Humble Bundle, die man eben auf Linux ohne weiteres spielen kann. Von daher ist es möglich und es muss nur eben umgesetzt werden in oder integriert werden in die Browser. Und weil wir auch bei Browser sind, Firefox Update auf Version 28.0 bringt etwas sehr, sehr Feines. Ja, also erstmal Support für Opus in WebM. Opus ist ein Codec für Audio. Ja, und das wurde jetzt also in WebM integriert, dass eben auch Opus Audio Tracks abgespielt werden können. Da freue ich mich drauf. Ja, wenig Bitrate, gute Qualität. Aber ganz wichtig, VP9 Video Decoding ist jetzt implementiert in den Browser. Das heißt, dass es jetzt ohne zusätzliche Sachen möglich ist, das neue Format von Google, das VP9-Format abzuspielen. VP9 gilt als Nachfolger von dem, von dem VP8, was in WebM verwendet wird. Da wird eben jetzt das neue VP9-Video-Decoding genutzt werden. Und das ist schon integriert in Firefox, also nicht schlecht. Da darf man sich auch freuen drauf, wenn dann die neuen Videos in der neuen Qualität dann eben zu sehen sind. Die hauen einem nämlich um. Ja, so sieht das aus. Und jetzt habe ich so in einem Rutsch geredet. Ja, in einem Rutsch, jetzt bin ich eigentlich schon fertig soweit. Ja. Aber ich lass das nochmal wirken auf euch mit den ganzen Geschichten da, ja, was momentan EU-USA gegen Russland und so weiter. Also ich kann darüber nicht mehr groß berichten, weil es sind so viele Lügen, die ich hier entkräften müsste. Ich müsste 2 Stunden darüber sprechen, was für Lügen in den westlichen Medien verbreitet werden, die einfach so gar nicht stimmen, die nachweislich nicht stimmen. Da braucht man nur die gleichen Quellen, ja, also die gleiche Propaganda aus dem Westen 2-mal zu hören, ja, und dann merkt man, dass sie sich widersprechen, dass das so gar nicht sein kann. Oder wenn dann sowas Schönes gezeigt wird wie, ja, die großen Demonstrationen gegen das Vorgehen der Russen und dann werden Bilder gezeigt von vielen Menschen, ja, nur leider, dass die russische Fahnen schwenken und auf den Schildern stehen haben, dass sie für den Anschluss an Russland sind. Da muss ich schon sagen, für wie blöd halten uns eigentlich unsere Medien, ja. Und wie gesagt, dann kommen solche unglaublichen Äußerungen wie die von der Leyen, ja, die dann eben verlangt, dass NATO-Truppen an den Grenzen dort stationiert werden sollen. Weiß nicht, ob die, ich meine, das muss schon ziemlich gut sein, das Kraut, ja. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so positiv zu sehen. Die USA ist schön weit weg, in Deutschland ist mal wieder die Gefahr eines Krieges dann, ja, und dass wir hier so oder wir nicht, ja, unsere Regierung so willig gegen den Osten agiert, da muss ich schon sagen, Heiligsblechle, wo sind wir denn hier wieder gelandet? Vielleicht sollte sich die Frau von der Leyen mal das Video angucken, das ich zum Schluss verlinkt habe. Ihr wisst ja immer so was Lustiges zum Schluss. Und zwar spricht da Monty Pythons John Cleese am Ende des Videos sagt aber auch vorher schon sehr interessante Sachen am Ende des Videos über Dummheit und warum es so schwierig ist für die Menschen, die dumm sind, zu erkennen, dass sie dumm sind. Ja, das können so manche Politiker, könnte es vielleicht mal sich anhören und mal darüber nachdenken, aber ja, da kommt wieder das Paradoxon, das John Cleese anspricht. Hört das einfach mal an, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Gut, das war eine ziemlich kurze Rios-Wochensicht, ja, aber trotzdem, alles, was wichtig war die Woche, wurde gesagt und ich möchte euch jetzt nicht stundenlang langweilen durch Themen, die ich sowieso schon letzte Woche besprochen habe. Ja, ich habe es eigentlich schon vor zig Wochen besprochen mit dem ganzen Russland-Konflikt und hat sich alles genauso entwickelt, wie ich das auch gesagt habe. Ja, ha, ich sollte vielleicht mal als so ein Prophezeiungsbuch verlegen, ja. Ich liege da leider immer genau richtig bei sowas. Ja. Und ich hasse es manchmal recht zu haben, ne? Bei diesen politischen Geschichten. Ich hasse es, weil da werden die pessimistischen Ideen, ja, werden da als ja voll und ganz erfüllt. Und Donnerwetter nochmal. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann könnt ihr auf die Google Plus Seite gehen von der Wochensicht Rios. Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben und schon findet ihr mich. Unter Twitter findet ihr mich auch @Rio oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. RYO bitte. Und alle Links und Informationen zu den hier genannten Themen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!